Übung 6. Stefan und Rüdiger sprechen über ihre Pläne für das Wochenende. Hören Sie und kreuzen Sie an. Hurra! Morgen ist endlich Wochenende. Wir fahren doch morgen an die Ostsee und machen abends Picknick, oder? Na, ich weiß nicht. Du hast es mir versprochen. Ich habe schon alles für den Salat und die Frikadellen eingekauft. Ja schon, aber in der Wettervorhersage haben sie gesagt, dass es morgen Nachmittag Gewitter gibt. Gewitter? Oh, dann machen wir das morgen lieber nicht. Bei Gewitter habe ich Angst. Schade, ich habe mich schon so gefreut. Ich verspreche dir, dass wir ein anderes Mal Picknick machen. Wir können ja morgen Tennis spielen und danach essen gehen. Vielleicht zum Chinesen. Ja, gute Idee. Salat und Frikadellen gibt's dann einfach Samstag zum Mittagessen. Und nächstes Wochenende fahren wir an die Ostsee. Abgemacht.